Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Miss Tentigo. DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Miss Tentigo. Dein Set auf der ganzen Welt. Im Netz, on air, auf jedem Smart Speaker. Sputnik Heimspiel. Thank you. Wochenende dein DJ-Set. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Miss Tentigo. We'll be right back. Sputnik Heimspiel. Look me in the eye. Dein DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Miss Tentigo.